Gesamttest. Hören. Gespräch 2. Lies die Sätze 4, 5 und 6. Jetzt hörst du das zweite Telefongespräch. Hallo Andreas, hier ist Claudia. Wie geht's? Hi, danke, es geht. Und dir? Prima. Was machst du am Sonntag? Am Sonntag? Warum? Melanie macht eine Geburtstagsparty. Kommst du mit? Klar, das ist super. Aber was schenken wir Melanie? Vielleicht ein Buch? Sie mag Musik. Du kaufst dir also ein Buch und ich Blumen und eine CD. Wann fängt die Party an? Um 4. Holst du mich ab? Klar, ich hol dich um 3:30 ab. Also, bis Sonntag. Prima. Bis bald. Tschüss. Du hörst das zweite Telefongespräch noch einmal. Markiere für die Sätze 4, 5 und 6 richtig oder falsch. Hallo Andreas, hier ist Claudia. Wie geht's? Hi. Danke, es geht. Und dir? Prima. Was machst du am Sonntag? Am Sonntag? Warum? Melanie macht eine Geburtstagsparty. Kommst du mit? Klar, das ist super. Aber was schenken wir Melanie? Vielleicht ein Buch? Sie mag Musik. Du kaufst dir also ein Buch und ich Blumen und eine CD. Wann fängt die Party an? Um 4. Holst du mich ab? Klar, ich hol dich um 3:30 ab. Also, bis Sonntag. Prima. Bis bald. Tschüss.